noch klein, Jehan, da wär die Welt so groß, wie Satan auf den Stein, Jehan, weißt noch, wie noch wär's so. An Himmel seil de stille Mond, wie Segen, wo hei lebt, uns nacken, wo de Himmel hoch und wo de Sod wohl lebt. Weißt noch, wo still dat wär, Jehan, da rühr kein Blatt an Bo. So ist dat nun nicht mehr, Jehan, als höchstens noch in Droh. Ach nee, wenn du de Schäper sung, allein in de Wiede fällt, nie war je Hand, dat wär ein Ton, de einzige ob de Welt. Mit inner inne schummern tief, dann ward mit so Tumult, dann löbt mit langsten Rüch so hit, as dumolz bieden sollt, dann dreieck mit so hastig als wär ich nicht allein. Doch allens, was ich in je Hand, dat is ich sto und wein.